Mittwochnachmittag hier am ersten Mittwoch des Dezember 2023 auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Markus am Mikrofon, ich grüße euch ganz herzlich. Heute in der Sendung. Drei Themen haben wir heute in der Sendung. Einmal blicken wir voraus und zweimal kurz zurück. Wir blicken voraus auf die Frimomia-Kundgebung, die diesen Samstag um 17 Uhr auf dem Pariser Platz stattfinden wird. Und wir blicken etwas zurück in den Untersuchungsausschuss über den Neukölln-Komplex. Da ist einiges Spannendes in den letzten Tagen passiert, was ich zumindest erwähnenswert finde. Deswegen werde ich es hier gleich erwähnen. Und dann haben wir einen ausführlich bearbeiteten Beitrag vom Gedenken an den Antifaschisten Silvio Meyer, wo es natürlich um ihn selbst geht, aber auch um den Antifaschismus heute in der jetzigen Situation. Und das nimmt den zweiten Teil der Sendung komplett ein. Bevor wir einsteigen, etwas Radaumusik zusammengestellt von mir. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ich dokumentiere jetzt den Aufruf von Free Mumia Berlin für die Kundgebung am kommenden Samstag vor der US-Botschaft. Free Mumia, Freedom All. In American prisons, life means death. Kundgebung an Mumia Abu Jamals 42. Haftjahrestag. Zwar am Samstag, den 9. Dezember 2023 von 17 bis 18 Uhr vor der US-Botschaft in Berlin am Brandenburger Tor. Hier nun der Text. Momentan spüren auch in diesem Land viele Menschen wachsenden Druck und Armut. Aus Zukunftssorgen und Überforderungen vollführen nicht wenige eine Rolle nach rechts und geben kampflos Grundrechte auf. Bürgerliche Parteien liefern verkürzte Erklärungen und verschärfen repressive Gesetze, die die faschistischen Parteien Europas auf dem angestrebten Sprung zur Macht jubeln lassen. Beinahe unangefochten zieht die kapitalistische Profitsteigerung eine ökologische Schneise der Zerstörung durch den Planeten und immer mehr offene Kriege brechen aus, um die Aufteilung der letzten Rohstoffe und Einflussbereiche neu zu regeln. Unter diesen schweren Bedingungen zweifeln manche an den Möglichkeiten, eine befreite Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung erkämpfen zu können. Zugegeben, Zitat, schwarze Stürme durchziehen die Lüfte, dunkle Wolken nehmen uns die Sicht. Zitat Ende, und das Zitat ist aus dem Lied A las Barricadas. Allerdings kennen wir auch Menschen, die unter wesentlich schwereren Bedingungen nicht aufgeben und für das Leben und die Freiheit aller kämpfen. In den Todestrakten und Isolationsgefängnissen der USA haben sich Zehntausende Gefangene seit 2010 immer wieder erhoben, um endgültig die Sklaverei in der profitorientierten Massenhaftierung der Gefängnisindustrie abzuschaffen. Einer von ihnen hat am 9. Dezember 2023 bereits seinen 42. Haftjahrestag. Mumia Abu Jamal. Als Mitbegründer der Black Panther Party in Philadelphia und später als Journalist kämpft er seit seiner frühesten Jugend gegen tödliche, rassistische Polizeigewalt, Ausbeutung und Krieg. 1981 wurde er von der Polizei niedergeschossen. Sein vermeintliches Verbrechen scheint daran zu bestehen, diese Gewalt überlebt zu haben. Durchschnittlich 3 Menschen pro Tag überleben das in den USA nicht. In einem manipulierten Verfahren wurde Mumia 1982 zum Tode verurteilt. 2000 konnte er endlich seine Hinrichtung verhindern. Nach dem Willen der Herrschenden soll er jedoch bis zu seinem Tod im sogenannten Slow Death Row, also lebenslänglich ohne Bewährung, verbleiben. Mumia ist fast 70 Jahre alt, gesundheitlich schwer von der Haft gezeichnet. Trotzdem hat er nie aufgegeben, sich gegen die Verhältnisse zu wehren. Bereits vor seiner politisch motivierten Haft war er in den schwarzen Gemeinden Philadelphias als The Voice of the Voiceless, zu Deutsch die Stimme der Unterdrückten, bekannt. Er muss endlich freigelassen werden. Brick by Brick, Wall by Wall, Free Mumia, Freedom All. Kommt zur Kundgebung vor die US-Botschaft. Samstag, 9. Dezember 2023 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Pariser Platz 2. Und das ist in Berlins Mitte am Brandenburger Tor, so heißt auch die nahegelegene U- und S-Bahn-Station. Weitere Informationen www.das-mumia-hörbuch.de. Insurgente combativo, nos anos 60 denunciava as crueldades, a violência dos racistas. Covardes lutando ao lado dos empobrecidos, combatendo o Estado e o capitalismo. Jornalista, ativista, o pesadelo do algoz, a voz do gueto, a voz do sem voz. Denunciador da violência da polícia, das mazelas geradas pelos de cima. Desde a adolescência esteve engajado na luta e resistência dos de baixo. Malcolm X foi sua inspiração na luta insurgente pela revolução. Estudante, amante dos livros, conhecedor das raízes do racismo, encantado com os panteras negras, passou a integrar as suas fileiras. Ministro da comunicação no partido, escritor contundente contra o imperialismo. Era ameaçado constantemente pela supremacia branca estadunidense. Mesmo sendo perseguido pelo FBI, nunca desistiu de lutar e resistir. O sistema teme o poder do povo preto, por isso injetam drogas e armas no gueto para entorpecer nossa mente revolucionária. Vitória para o Estado é a juventude drogada, encarcerada, massacrada, ignorante, inofensiva para a classe dominante. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem Mumia Abu Jamal, sobrevivendo. destino ao inferno prisional. Libertem, múmia Bujamal. Em 1981, vai vendo precisamente em 9 de dezembro, múmia Bujamal se torna mais uma vítima da insana covardia do sistema racista. Foi preso por reagir contra a opressão de um verme fardado que espancava seu irmão. Com brutalidade, ódio, fúria, polícia, raça do caralho, filhos da puta. No meio da confusão, em meio à briga, do tumulto causado pela porra da polícia, múmia foi baleado pelo verme infame. Seu corpo desmaiado jorrava sangue, muitos gritos, disparo de arma de fogo. O verme fardado é encontrado morto. Segundo testemunhas, um homem desconhecido se infiltrou na briga e disparou vários tiros. Deu fuga do local tranquilamente, sem que a polícia o prendesse. Diversas irregularidades no caso demonstra que múmia poderia ser inocentado, mas o tribunal burguês racista. Wir als kleine unabhängige Radiosendung werden oft überhäuft mit Pressemitteilungen und Aufrufen aller möglichen Gruppen und Initiativen. Und es fällt oft schwer, dort noch den Überblick zu behalten. Zwei Sachen sind uns in der letzten Woche allerdings sehr aufgefallen. Und wir waren überrascht, wie wenig stark das in Berliner Innenpolitik und die Medien eigentlich wahrnehmen. Also es kommt vor in den Medien, das ist keine Frage. Aber es hat gar nicht den Raum, den es eigentlich haben müsste, gerade in einer Gesellschaft, die sich rühmt, eine Demokratie zu sein und ein Rechtsstaat zu sein. Die Polizei entzieht sich mehr und mehr der Kontrolle, auch durch demokratische Gremien. Ich rede hier über den Neukölln-Komplex, über den Untersuchungsausschuss, der läuft ja seit Sommer diesen Jahres. Und wir hatten vor einer Woche schon eine Pressemitteilung erhalten von der Burak-Bektaş-Initiative, wo sie sagten, das ist eigentlich unglaublich, wie Polizistinnen und Polizisten abwertend den Fragenden gegenüber im Untersuchungsausschuss sich verhalten, wie sie Betroffene unterstellen, sie hätten, Zitat, einen Verfolgungswahn. Ja, ich meine, Menschen, die einen Terroranschlag überlebt haben. Wie sie dann sogar noch manchmal behaupten, dass diese Untersuchungsausschüsse sie in ihrer Arbeit behindern würden. Also es ist unglaublich, dass eine Polizei, die in einem vermeintlich demokratischen Staat von Steuergeldern bezahlt wird, eine parlamentarische oder demokratische Kontrolle nicht begrüßt, sondern als Behinderung darstellt. Gut, das war jetzt vielleicht keine große Meldung in den Medien. Also es wurde gemeldet, aber es hat nicht den Platz eingenommen, den ich finde, den es hätte einnehmen können. Es ist eine allgemeine Taktik, so nach Aussage der Burak-Bektaş-Initiative zu beobachten, dass Polizistinnen immer nur das zugeben, was sowieso schon vorher öffentlich bekannt war und nichts mehr, also diese gerühmte Scheibchen- oder Salami-Taktik. Aber eine Sache kam dann diese Woche ans Licht, die müsste jetzt eigentlich was in Bewegung setzen. Sind wir mal gespannt, ob die Medien ihrer Aufgabe in der kritischen Berichterstattung da auch nachkommen. Und zwar gibt es von Amts wegen eine Ermittlung wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt. Und sie richtet sich gegen den ehemaligen Leiter des Kommissariats im LKA, Abteilung 53, und einen weiteren Ermittler. Das ist der sogenannte Aktenskandal, und da kann man es in Medien finden. Im Kommissariat, das war zuständig für die politisch motivierte Kriminalitätsermittlung gegen rechts. Einer dieser Männer, die dort gegen die ermittelt wird, war auch Leiter der Ermittlungen im Verfahren gegen Burak Bektaş, wo er ja auch gesagt hat, oder wo die Polizei ja bis heute der Meinung ist, das sei keine politisch motivierte Straftat gewesen und kein rassistischer Mord, der es eindeutig war, beziehungsweise nach den Schilderungen der Überlebenden. Es waren ja damals auch 5 junge Menschen geschossen worden. Ich bin jetzt nicht fürchterlich optimistisch, dass die Polizei, wenn sie gegen Mitglieder ihres eigenen Amtes ermittelt, jetzt bahnbrechende Erkenntnisse zutage fördern wird. Das würde mich zumindest überraschen, weil das ist seltenst der Fall. Aber ich bin sehr gespannt, wie im Untersuchungsausschuss das weggeredet werden kann. Ich denke mal, es kann nur dann weggeredet werden, wenn sich niemand für interessiert. Ich interessiere mich für und werde dann irgendwann auch mal ein qualifizierteres Interview machen. Ich wollte nur heute schon mal darauf hinweisen, was gerade in Berlin passiert, gerade im Bereich Polizei. Das ist atemberaubend. Auf der einen Seite kriegen sie Schützenhilfe der Springer-Medien und aller möglichen anderen in ihren rassistischen Hetzkampagnen. Und zum anderen erziehen sie sich völlig unter den Augen der Öffentlichkeit einer Kontrolle durch parlamentarische Gremien, die dafür vorgesehen sind. Kriegen nicht alle hin. Aber wir dürfen das einfach nicht so hinnehmen und wir müssen da wachsam bleiben, weil dass die Polizei den Rechtsstaat außer Kraft setzen und Grundrechte brechen kann, das erleben viele Menschen in diesem Land leider nur fast täglich und manchmal erleben es auch richtig viele auf einmal. Ich denke, wir haben hier in der Sendung genug Beispiele über die letzten Jahre gebracht, um das zu unterlegen. Ja, soweit mein Nachricht und Kommentar über diesen Vorgang. An späterer Stelle wird es dazu sicherlich mehr geben. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Miedo que tiene cualquiera! Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, Badimo, una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi no libra de Franco. En dos ocasiones quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibarruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá. Se esconda, se esconda el hombre de Franco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda, se esconda el hombre de Franco que te roba. Rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Moneta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y ante todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre de Sauco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda. Nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa, comiendo en las plazas de los pueblos. şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Am 21. November 1992 wurde Silvio Meyer in Berlin in der U-Bahn von einem Nazi ermordet. Das Ganze fand statt vor einer Welle massiver neonazistischer Gewalt, die in dieser Form so seit 1945 im deutschsprachigen Raum nicht mehr stattgefunden hatte. Viele, viele Menschen wurden von Nazis ermordet. Der Staat hat damals ein Muster entwickelt, was er bis heute durchzieht, hat abgewiegelt, hat die politische Dimension geleugnet und im Hintergrund oft massiv mitgeholfen, um diese Verbrechen möglich zu machen. Seit 31 Jahren gibt es immer wieder am Todestag von Silvio Meyer eine Gedenkkundgebung, und zwar ganz nah am Tatort. Das ist der U-Bahnhof Samariterstraße. Die angrenzende Straße ist inzwischen auch in Silvio Meyer Straße umbenannt worden. Auch in diesem Jahr kamen viele, viele Menschen zusammen, um an Silvio zu gedenken. Reden wurden gehalten, nicht nur über Silvio Meyer, sondern auch über die aktuellen Dimensionen faschistischer Gewalt in unserer Gesellschaft und die Gründe und Ursachen, wie sie dazu führen. Dazu gab es Live-Musik. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort. Hört selbst. Schön, dass ihr alle da seid zur diesjährigen Silvio Meyer Mahnwache. Der junge Antifaschist Silvio Meyer ist heute vor 31 Jahren von Neonazis ermordet worden. Der Grund: Silvio hat sich den Faschisten in den Weg gestellt, und zwar nur wenige Meter von hier entfernt im U-Bahnhof Samariterstraße. Wenn wir verstehen wollen, was damals passierte, müssen wir einen Blick in diese Zeit werfen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in keinem anderen Jahr mehr Menschen von Neonazis ermordet als 1992. Opfer waren Geflüchtete, Sinti und Roma, Migrantinnen, Obdachlose, Punks und Linke. Sie wurden Opfer, weil sie nicht in das Weltbild der Faschisten passten. Es waren keine Morde von unpolitischen Jugendlichen, wie es oftmals hieß, sondern politische Morde. Die Faschisten mordeten damals überall in der Bundesrepublik. Oftmals wurde die Gewalt als ostdeutsches Problem dargestellt, aber das war es nie. Es waren westdeutsche Politikerinnen und westdeutsche Medien, die über Scheinasylanten von Flüchtlingsströmen, Wirtschaftsflüchtlingen und Asylmissbrauch schwadronierten. All diese Begriffe waren Wasser auf die Mühlen der Faschisten. Und auch heute hören wir wieder solche Begriffe. Von Parteien wie der AfD werden sie gezielt genutzt. Die soziale Frage wird mit Rassismus und Nationalismus übertüncht. Menschen werden an den Rand gedrängt und so zur Zielscheibe von rassistischen Mördern. Doch als ob es nicht reicht, dass die AfD ihre Hetze verbreiten kann, gibt sich die Regierung die größte Mühe, die Forderungen der Faschisten in die Tat umzusetzen. Rassismus ist das Mittel der Politik, etwa wenn Antisemitismus allein bei vermeintlichen Muslimen gesucht wird. So kann man sich seiner historischen Schuld entledigen und zugleich seinem Rassismus freien Lauf lassen. Ausgetragen wird dieses neue, alte, deutsche Denken auf dem Rücken der Schwächsten. Nicht anders lässt sich die Aussage von Olaf Scholz verstehen, man müsse im großen Stil abschieben. Dabei tun die Regierenden so, als seien sie in der größten Not und lassen doch ohne Not Menschen in Not vor ihren Augen sterben. Die Unmenschlichkeit der Herrschenden geht Hand in Hand mit der Gewalt der Faschisten. Das war 1992 so und so ist es auch heute. Antifaschismus bedeutet daher, sich beiden in den Weg zu stellen. Für Silvio Meyer war der Kampf gegen Faschismus mit dem Kampf um eine bessere, eine gerechtere Welt verbunden. Er war bereits zu DDR-Zeiten in der Opposition aktiv, engagierte sich in der Kirche von unten, später gehörte er zu den Ostberliner Hausbesetzerinnen. Silvio griff am 21. November 1992 ein. Er und seine Freunde stellte eine Gruppe Faschisten in dem U-Bahnhof Samariterstraße zur Rede. Es kam zu einer Rangelei, bei dem ein rechter Aufnäher entsorgt werden konnte. Als die Faschisten später noch einmal auf die Gruppe von Silvio trafen, zogen sie Messer und stachen auf die Antifaschisten ein. Silvio verlor an diesem Tag sein Leben. Zwei seiner Freunde wurden schwer verletzt. Uns als Antifaschistin verbindet der Schwur, dass es nie wieder Faschismus geben darf. Diese Aufgabe ist heute so aktuell wie 1992. Wir gedenken heute Silvio Meier, denn wir wissen, Antifaschismus bedeutet, sich einzumischen und einzusetzen. Dabei können wir uns nicht auf den Staat verlassen, der auf dem rechten Auge blind ist und, wie das Antifa-Ost-Verfahren zeigt, den antifaschistischen Kampf immer wieder aufs Neue kriminalisiert. Wir können uns fragen, was Silvio heute angesichts einer erstarkenden faschistischen Rechten, rassistischer Politik und eines repressiven Staates tun würde. Wichtiger ist es aber, uns selbst zu fragen, was wir gegen diese Entwicklung tun können. Wir erinnern an Silvio Meier, weil er sich Faschisten in den Weg gestellt hat. Auch heute ist es notwendig, den Faschisten keinen Zentimeter zu lassen. Weder in den Parlamenten, auf der Straße noch sonst wo. Antifaschismus ist notwendig mit allen Mitteln auf allen Ebenen. Wir gedenken an Silvio Meier und den anderen Hunderten Ermordeten von Faschisten. Danke, dass ihr heute hier seid. Damals schon gab es einen Musiker, der die Geschehnisse an dem Abend am 21. November 1992 prägnant zusammengefasst hat und das aber nicht nur in der Trauer, sondern auch der Wut und damit auch zum Kampf aufgerufen hat. Ich bitte jetzt Jock hier vor ans Mikro. Schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Leute. Es wurde ja gerade schon gesagt, ich habe den Song damals geschrieben. Ich wünschte, ich hätte ihn niemals schreiben müssen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich dafür überhaupt Worte gefunden habe. Ich bin unwesentlich älter, als Silvio es damals war und heute wäre. Er war 27, als ihn die Nazis erstochen haben. Ich bin jetzt knapp über 60 und Silvio und der Antifaschismus und das, was wir hier praktiziert haben zu der Zeit, das war Bestandteil unseres Alltags. Das heißt, ich war auch damals nicht nur Musiker, sondern wir waren auch die Leute, die unterwegs waren im Umland, um die ganze Scheiße auch zu bekämpfen. Und es waren mega viele Abwehrkämpfe und es war gefährlich. Weniger für uns ganz oft, also Silvio ist da auch nicht der Einzige gewesen, der getötet wurde. Es betraf auch damals hauptsächlich Migrantinnen. Aber es war halt ein besonderer Schock, weil es mittendrin passierte und bei einer vermeintlich alltäglichen Situation, wo wir uns stolzen deutschen Faschisten, Nazis in den Weg gestellt haben, wenn es um so banale Sachen ging wie Aufnäher wegnehmen, was so zum guten Ton gehörte. Okay, und ich spiele diesen einen Song heute. Und ich hoffe, ich komme damit gut durch, weil tatsächlich das nicht einfach nur eine Performance ist hier für mich. Freitagnacht wird Silvio ermordet von stolzen Deutschen, die sich später selber stellen. Woanders zünden in Effler einen Mann an und am Sonntag Brandanschlag in Mölln. Drei türkische Menschen verbrennen. Heil Hitler schreit zum Schwein durchs Telefon. Wahrscheinlich unpolitische Taten von Einzeltätern, ja, das kennen wir ja schon. Scheiß Rassisten, Nazi-Pack, Blut und Ehre widerlich. Unseren Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nicht. Und wir werden weiter kämpfen, das kann ich nur friedlich sein. Auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Wieder jede Menge Demos, antifaschistisch entschlossen, vehement. Das einzige erfreuliche Ereignis dieser Tage, ein rechter Jugendclub, der brennt. Aber auch das macht niemanden mehr lebendig. Und die Faschisten hören deshalb nicht einfach auf. Aber manchmal ist es besser anzugreifen, sonst kriegst du ständig zuerst eins drauf. Scheiß Rassisten, Nazi-Pack, Blut und Ehre wieder in. Unseren Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nicht. Und wir werden weiter kämpfen, das kann nicht nur friedlich sein. auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Die, die sterben, die werden weiterleben, in unseren Kämpfen, unseren Herzen sowieso. Und die, die leben, die werden weiter kämpfen, bis auch wir immer sterben irgendwo. Aber gilt es wohl auch darauf zu achten, und ich hoffe, dass das noch so viele kapieren, dass wir nicht mal so skrupellos werden wie diese Nazis oder die, die uns regieren. Na, scheiß Rassisten, Nazi-Pack, Blut und Ehre widerlich. Unser Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nicht. Und wir werden weiter kämpfen, das kann nicht nur friedlich sein. Auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Cheers. Danke, Jock, für dieses bewegende Lied, das uns ja schon auch seit Generationen auch mit begleitet, und der Anlass ist traurig. Aber es gibt uns ja trotzdem auch noch Kraft, weil wir wissen, für was wir kämpfen. Denn der Kampf gegen Faschismus ist der Kampf, den wir nicht verlieren dürfen. Jemand, der weiß, was es heißt, Opfer von rechter Gewalt zu werden, ist Ferhat Kocak. Er ist heute wieder da und ich gebe ihm jetzt das Wort. Antifaschistinnen, Silvio Meyer wurde in den sogenannten Baseballschlägerjahren ermordet. Es war die Zeit nach der Wende, in der es für viele unserer Genossinnen und Antifaschistinnen an der Tagesordnung war, von Nazis gejagt, verprügelt, schwer verletzt oder sogar getötet zu werden. Es war eine Zeit, in der auch ganz besonders in Berlin viel zusammenkam. Die gesellschaftlichen Umwälzungen der Wende, die Ignoranz der DDR-Bürokratie gegenüber den anscheinend nicht vorhandenen Nazis in der DDR und der beginnende Raubzug des BRD-Kapitals durch die ehemalige DDR. Es war ein fruchtbarer Boden für eine Nazi-Szene, die zu allem bereit war. Auch die Täterinnen des NSU sind hier zuzuordnen, ebenso wie ihre gesamte Unterstützerinnen-Szene. 31 Jahre später, 31 Jahre nach Silvios Ermordung, können wir zwei Tatsachen mit trauriger Gewissheit immer noch aussprechen. Die Gefahr von rechts ist unvermindert hoch und wir werden uns niemals auf den bürgerlich-kapitalistischen Staat bei der Bekämpfung des rechten Terrors verlassen können. Oder in den Worten der Holocaust-Überlebenden und kürzlich verstorbenen Antifaschistin Esther Bejerano: Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen, liebe Aktivistinnen. Es hat sich doch höchstens die Art und Weise der rechten Gefahr geändert und nicht die Tatsache an sich. Wo es in den Baseballschlägerjahren vor allem den offenen rechten Straßenterror gab, handeln die Nazis heute nicht nur im Schutz der Dunkelheit und im Verborgenen, sondern auch in Form der AfD als die größte deutsche rechte Organisation aus den Bundes- und Landesparlamenten heraus. Rechte Nazi-Netzwerke im Untergrund werden weiterhin von der Polizei und Justiz geschützt, wie wir es unter anderem beim NSU-Terror, aber auch beim Neukölln-Komplex immer wieder mitbekommen haben. Nur zwei von zahlreichen Beispielen. Treffen eines LKA-Beamten mit einem der im Neukölln-Komplex und beim Anschlag auf meine Familie und mich Hauptverdächtigen, beobachtet vom Verfassungsschutz. Oder erinnern wir uns an den Staatsanwalt, der Antifaschistinnen nur zu gerne verurteilte und einem der Hauptverdächtigen im Neukölln-Komplex gesagt haben soll, dass er sich keine Sorge machen müsse, er sei auf ihrer Seite. Der Neukölln-Komplex macht immer wieder deutlich, Staat und Nazis Hand in Hand. Und unsere Antwort heißt Widerstand, liebe Antifaschistinnen. Nazis sind organisiert. Nazis planen ihre Anschläge. Nazis töten Menschen gezielt. Erinnern wir uns an den NSU, an Hanau, an Halle. Und die gesellschaftliche Stimmung, die damals in Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Mölln und an vielen anderen Stellen Brandbeschleuniger war, ist so stark wie seit vielen Jahrzehnten nicht. Grüne, SPD und die FDP, angefeuert durch weiter rechts stehende CDU, geben ihr Bestes, sich bei ihrer rassistischen Migrationspolitik mit der AfD einzureihen. Hatte ich an der Stelle letztes Jahr gesagt. Heute würde ich sagen, dass die Bundesregierung selbst eine massiv rechte Migrationspolitik betreibt, indem sie das Recht auf Asyl faktisch abschafft und mit ihrer Abschiebeoffensive die Forderung von Nazis umsetzt. Die CDU hetzt im Stil der AfD gegen Geflüchtete und die AfD kann sich dadurch noch weiter rechts positionieren. Ich schaue mittlerweile nicht mehr nur nach rechts, wenn ich Angst habe vor Nazis. Das Problem ist bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die Parteien der Privilegierten feuern das an mit ihrem sozialen Kahlschlag und ihrer rassistischen Politik. Gleichzeitig werden Linke und Antifaschistinnen kriminalisiert. Dagegen hilft nur konsequenter Antifaschismus. Das heißt für uns, wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen. Lasst uns zusammenkommen, um gegen diese Politik von rechts zu kämpfen und dabei auch mal über unsere Differenzen stehen, die wir sicherlich nicht nur beim Thema Israel-Palästina haben. Es liegt jetzt an uns. Lasst uns den antifaschistischen Widerstand organisieren und gemeinsam kämpfen. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Die beunruhigenden Prognosen zu Wahlergebnissen der AfD sind erschreckend. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Aufwind der Rechten vor dem Hintergrund und Nährboden einer wahnsinnigen Inflation und einer faktischen Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben geschieht. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir an Silvio Maier erinnern, wenn wir über den antifaschistischen Widerstand sprechen, wir auch diejenigen kritisieren müssen, die mit ihrer Politik im Interesse der Reichen und Großkonzerne den Nährboden für Faschismus und Rassismus schaffen. Deshalb ist der antifaschistische und antirassistische Widerstand auch ein Kampf gegen ein System, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden. Deshalb heißt Antifaschismus und Antirassismus auch umverteilen von unten nach oben. Wir sind nicht nur Antifaschistinnen, wir sind auch Antikapitalistinnen. Und deshalb heißt es auch Siamo tutti Antikapitalisti. Und deshalb lasst uns nochmal laut sein. Ah, Anti, Antikapitalista, ah. Erst recht als Überlebender eines rechten Anschlags bin ich froh, dass wir nach vielen, vielen Jahren endlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in Neukölln haben. Das ist dem Druck der vielen antifaschistischen und antirassistischen Initiativen hier in Berlin zu verdanken. Und auch der Gerichtsprozess gegen Thom und Paulenz wird demnächst in die zweite Runde gehen. Aber machen wir uns nichts vor. Weder vom Gericht noch vom Untersuchungsausschuss ist viel zu erwarten. Polizei und Justiz schützen Nazis, erst recht, wenn sie aus den eigenen Reihen kommen. Erschreckend ist jedoch, dass unser Widerstand dagegen gerade schwach ist. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, den Druck auf die Behörden von der Straße aus zu erhöhen. Nur so haben wir den Untersuchungsausschuss und den Gerichtsprozess erkämpft. Und nur so werden wir weitere Verstrickungen zwischen Staat und Nazis aufdecken. Fight back. Antifaschismus bleibt Handarbeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder an solchen Tagen zusammenkommen und erinnern. Denn erinnern an Silvio Maier heißt, den Zusammenhang zwischen Staat, Kapital und Rechtsterrorismus zu verdeutlichen. Erinnern an Silvio heißt kämpfen. Alerta, alerta, Antifaschista. Alerta, alerta, Antifaschista. Yo, Spuck auf rechts und auf das Rassistenpack. Die Nazis sammeln sich ganz sicher nicht zur Kissenschlacht. Willst du dein Kind sagen müssen, du hast nichts gemacht. Du verurteilst Militanz, weil du nichts begriffen hast. Fuck, Politiker sind am Sekt trinken und wechseln nach jedem Satz die Seite wie beim Badminton. Sehe ne Rolex an dem Handgelenk von Keks blinken. Während Menschen hungern müssen, muss man das gerecht finden. Meine Ängste sind der Grund, warum ich Checks schreibe. Gegen Nazis hilft kein Hashtag auf ner Website. Ich weiß, gegen Cops gewinnst du keinen Rechtsstreit. Doch ich stehe mit meinem Namen dafür, dass ich echt bleib. Ich mach keine Songs für Szene, Applaus, Dicker. Auch wenn wir den Kampf verlieren, wir geben nicht auf. Das System zerfrisst sich bis durch jeden Misstrauen. Doch mit Solidarität finden wir Wege daraus. Bei dem ganzen Dreck hast du fast echt den Rap vergessen. Nazis kommen in den Bundestag, nachdem sie mit dem Messer stechen. AfDler hoffen, dass wir uns eine Kugel fangen. Und der rechte Mob wird aufgehetzt und fängt zu jubeln an. Ihr habt wohl aus der Geschichte nichts gelernt. Wenn ihr immer noch nicht merkt, hier läuft bisschen was verkehrt. Nazis keinen Meter lassen, nenn ich gute Vorsätze. Das ist halt Berliner Hip-Hop, geh auf deine Dorffeste. Okay, Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin. Wir waren mit dem Mikrofon bei der Silvio Meyer Gedenkkundgebung am 21. November 2023 in Berlin in der Silvio Meyer Straße dabei. Silvio Meyer wurde vor 31 Jahren von einem Nazi an der nahegelegenen U-Bahnhof Samariterstraße ermordet. Jährlich finden seitdem Gedenken statt, in denen es nicht nur um den Hintergrund von Silvio Meyer und den brutalen Jahren der vielen, vielen Nazimorde Anfang der 90er Jahre ging, sondern auch immer um die aktuellen Fragestellungen von Antifaschismus und wie es weitergeht in unserer Gesellschaft jetzt. Wir hatten gerade schon einiges dazu gehört. Jetzt folgt ein Grußwort der Initiative Burak Bektaş, die im tiefsten Neukölln für Aufklärung an dem Mord von Burak Bektaş sich einsetzen. Er wurde kurz nach der Selbstenttarnung des NSU ebenfalls ermordet. Vieles deutet darauf hin, dass es eine Trittbrettfahreraktion war von einem nicht unbekannten Nazi. Aber auch hier wiegeln Behörden und Justiz ab und lassen die Ermittlungen ins Leere laufen und stellen keine Gerechtigkeit für Burak und seine Familie und Angehörigen her. Aber diese Initiative lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat unheimlich viel erreicht in den letzten Jahren. Auch sie haben dort geredet, ein Grußwort gesprochen, das hören wir jetzt. Danach noch weitere Redebeiträge. Hallo zusammen. Wir gedenken Silvio Meyer. Der Antifaschisten wurde am 21.11.2092 von Nazis ermordet. Der Mord geschah in einer Atmosphäre von rassistischer Hetze und rechter Gewalt. Keine zwei Tage später ereignete sich der rassistische Brandanschlag von Mölln. Yeliz Arslan, Bahide Arslan und Ayşe Yılmaz wurde hierbei ermordet. Dem gingen die Programm von Rostock-Lichthagen voraus. Der Staat gewährt rassistische und rechte Morde und Gewalt damals wie heute. Und deswegen trägt der Staat auch die Verantwortung für dieses Mord. Wir vergessen nicht, wird keine vergessen vergeben. Danke. Wer sich Faschisten in den Weg stellt, der läuft auch Gefahr, dass er vom Staat mit Repression überzogen wird. Es gibt aktuell viele Fälle und das nicht nur in Deutschland. Es ist trotzdem wichtig, den Kopf oben zu behalten und weiterzumachen. Jetzt gibt es dazu einen Redebeitrag. Wir gedenken hier heute Silvio Meyer, der vor 31 Jahren umgebracht wurde. Silvio hatte einen rechten Aufnäher von der Jacke eines Nazis abgerissen und wurde dann von Nazis erstochen. Antifaschismus kann gefährlich sein, auch ungemütlich kalt und windig. Das Antifa-Infoblatt hatte gerade den schönen Titel »Stürmische Zeiten, Antifa unter Druck«. Wie passend. Antifa und Repression, Antifa und politische Verfolgung teilen eine lange Geschichte. Wir wollen ein paar internationale Kostproben Revue passieren lassen und dabei vor allem die letzten Jahre anschauen. Neben ganz konkreten Ermittlungsverfahren gegen Einzelpersonen, gegen ganze Gruppen, neben Überwachung, Bespitzelung, Anquatschversuchen durch VS-Behörden, Hausdurchsuchungen und Razzien durch Polizei und Justiz, wird auch auf der politischen Ebene immer wieder gegen Antifaschismus vorgegangen oder es zumindest versucht. Ein Klassiker dabei, die Forderung nach einem Verbot der Antifa. In Deutschland natürlich ganz vorn dabei der politische Arm der extremen Rechten, die AfD. 2018 forderten AfD-PolitikerInnen verschiedener Landtagsfraktionen auf einem Treffen in Potsdam lautstark ein Antifa-Verbot. Im Mai 2020 twitterte Donald Trump, dass die Antifa in den USA als Terrororganisation eingestuft werden sollte. Bezeichnenderweise zeitgleich zu den Demonstrationen nach dem rassistischen Mord an George Floyd. Dieser Tweet von Trump wurde prompt zur Steilvorlage für entsprechende Forderungen von Alice Weidel und Co. Die AfD-Fraktion stellt im Bundestag den Antrag, ein bundesweites Antifa-Verbot zu prüfen. Auch in der Schweiz forderte der weit rechte SVP-Politiker Andreas Glarner anschließend, die Antifa als Terrororganisation einstufen zu lassen und, wenn schon denn schon, auch außerdem noch das Antifa-Logo zu verbieten. 2021 forderte der Bund deutscher Kriminalbeamter zu prüfen, ob, Zitat, Organisationen wie die linksextremistische Antifa mit einem Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz zu belegen sind. Der damalige niedersächsische Innenminister Pistorius, heute ist er Verteidigungsminister, hat es darin anschließend auch mal wieder ins Spiel gebracht, ob Antifa-Gruppen nicht verboten werden müssten. Erst diesen Herbst ließ es sich der CDU-Politiker und Ex-Geheimdienstchef Maaßen wieder mal nicht nehmen, in dem rechtsradikalen Magazin zuerst ein Verbot der Antifa zu fordern. Überraschung? Keine. Zur Repression. Seit bald einem Jahr sitzen in Budapest zwei antifaschistische GenossInnen aus Berlin und aus Mailand in Untersuchungshaft. Weitere GenossInnen werden per Haftbefehl in Ungarn und Deutschland gesucht. Teilweise per Öffentlichkeitsfahndung. Die Konstruktion der deutschen Behörden, die fröhlich ihre Erkenntnisse mit dem rechtsautoritären ungarischen Staat teilen, ein riesiges internationales Netzwerk ginge clandestin brutal gegen Unschuldige oder nur vermeintliche Neonazis vor. Von einer neuen RAF wird fantasiert. Im Untergrund würden sich alle erst recht radikalisieren. Von einer Hammerbande mit Mordgelüsten wird gefaselt. Hand in Hand dazu veröffentlichen Anti-Antifa und rechte Presse munter Daten, Namen und Fotos. Sie bedrohen und hetzen gegen Antifas. So wird munter Stimmung gemacht im Vorfeld des Prozesses, der voraussichtlich im Januar in Budapest beginnen soll. Hier ist unsere Solidarität gefragt. Ein anderer aktueller Fall. Am 11. Oktober 2023 durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen von aktiven AntifaschistInnen in Nürnberg wegen einer angeblich bestehenden kriminellen Vereinigung militanter Linksextremisten. Den Betroffenen wird vorgeworfen, für Graffiti verantwortlich zu sein. In diesen Graffitis hätten sie linkes Gedankengut verbreitet und sich zum Antifa-Ost-Verfahren geäußert. Noch dazu, sie sollen die Antifa verherrlicht haben. Bei NS-Verherrlichungen scheint es meist etwas komplizierter zu sein, bis hier kriminelle Vereinigungen entdeckt werden. Am 8. November kam es in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und in Niedersachsen wieder mal zur Hausdurchsuchung bei Antifas. Grund dafür die Beteiligung an der Demo gegen einen rechten Aufmarsch in Gera am 1. Mai 2023. Die Gegendemo war dabei von der Polizei gestoppt und über Stunden gekesselt worden. Die Maßnahmen der Polizei gegen die AntifaschistInnen damals wurden selbst von SPD-Abgeordneten als unverhältnismäßig kritisiert. Am 9. November diesen Jahres wurde in Frankreich die antifaschistische Gruppe GAL, die Groupe Antifasciste Lyon et Environ aus Lyon, verboten. Seit dem ersten Auflösungsbescheid aus dem Frühjahr 2022 bestand bereits Demonstrations- und sogar ein politisches Betätigungsverbot für vermeintliche Mitglieder. Zwei Tage nach diesem Verbot der Antifa-Gruppe attackierten prompt um die 50 Faschos eine linke Versammlung zu Palästina in Lyon mit Flaschen und Baseballschlägern. In Polen wurde ganz aktuell ein Antifaschist angezeigt. Er hatte am polnischen Unabhängigkeitstag am 11. November ein Video gepostet, auf dem er die polnische Flagge verbrennt. Am selben Tag hatten Zehntausende NationalistInnen in Warschau an dem rechten Marsch für Gott, Familie und Vaterland teilgenommen. Nach dem Rückblick nun ein Ausblick und ein Aufruf aus Wien. Ab dem 28. November soll in Wien die Generalversammlung zum 100-Jahr-Jubiläum von Interpol über die Bühne gehen. Interpol ist juristisch gesehen ein Verein, und zwar zur Stärkung und Zusammenarbeit nationaler Polizeibehörden. Kein völkerrechtlicher Vertrag liegt dem zugrunde. Kein Parlament hat die Tätigkeit von Interpol je ratifiziert. Es besteht keine externe Kontrolle über diesen Polizeiverein. 1923 in Wien von Antikommunisten gegründet und im Antikommunismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus vereint, bestand die Behörde auch unter Führung des austrofaschistischen Regimes einfach weiter. Im Nationalsozialismus saß Interpol hier im Haus der Wannsee-Konferenz. Der Behörde standen Reinhard Heydrich, Arthur Nebe und Ernst Kaltenbrunner vor. Allesamt hochrangigste NS-Verbrecher. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Interpol noch von ehemaligen Nationalsozialisten geführt. Linke und antifaschistische Gruppen aus Österreich rufen deshalb zur Gegendemo am 1. Dezember und zu einer Gegenkonferenz auf. Zurück zu Silvio Meyer und zum Schluss. Antifa-Arbeit bleibt gefährlich. Antifa ist auch das Abreißen von Nazi-Aufnähern oder rechten Stickern. Antifa ist Graffiti-Sprühen gegen rechts. Antifa ist Recherchearbeit. Antifa ist Aufklären, Einmischen und Erinnern. Antifa ist aber auch Gegenwehr und Militanz. Vieles davon können wir nur selber machen. Antifa bleibt Handarbeit. Unsere Mittel und Wege diskutieren wir dabei solidarisch unter uns. Antifaschismus ist nicht kriminell, sondern notwendig. Auf den Staat, auf Sicherheitsbehörden ist gegen die Nazis kein Verlass. Danke an dieser Stelle an die Kampagne Entnazifizierung jetzt, die die rechten Netzwerke in Sicherheitsbehörden über Jahre dokumentiert haben. So viele Einzelfälle. Nie wieder Faschismus. Danke. Power to the people. Das ist auch ein Song, den wir normalerweise zu zweit machen, deswegen übel ungewohnt, aber let's try it. Yeah. Okay. Yeah. Wohnraum wird geräumt wegen Großkapitalbesitzern. Vom Staat abgesichert, ey, ich hasse diese Wichser. Politiker teilen rassistische Fascheposter Twitter. Und ich sitze nur so da und frag mich, was ist mit euch, Dicker? Auf den Straßen Querdenker, ich habe es so leid. Sie marschieren für Freiheit, aber Nazis sind dabei. Bonzen in ihren wilden Vierteln labern was von Neid. Doch die Fäuste gehen hoch, die fetten Jahre sind vorbei. Unser Parlament entzweit, weil die Faschisten erwachten. Macker sind Sexisten und labern klassistischen Schwachsinn. Heute sprechen wir die Scheiße an den Rap-Musik. Und morgen fällt ein SUV, no peace. 90s Beats auf den Streets, NKC ist in Berlin, Dicker. In deinem Kiez, Samariter, wird die Energie. Lädt mich statisch auf und die Crowd bounce, ruft laut. 90s Beats auf den Streets, NKC ist in Berlin, Dicker. In deinem Kiez, Samariter, wird die Energie. Lädt mich statisch auf und die Crowd bounce, ruft laut. Okay. Digga, es ist so komisch, allein auf der Bühne zu stehen. Fuck. Okay. Yeah, yeah, ey. Unsere Freiheit gehört großen Konzernen. Deutschlands Waffenlobbys treten ein für Tod und Verderben. Laufe durchs Kiez und sehe alles trostloser werden. Auf der Sandbox dort der Traum soll's von Todesteinen sterben. Ja, wir sorgen dafür, dass Friedrichshain zäckig bleibt. Und Padovic Unternehmensgruppe bleibt ein Drecksverein. Dieser Shit hätte mich vom Schlafen ab, weshalb ich Texte schreibe. Wenn ich aus dem Fenster guck, sehe ich keine Gerechtigkeit. Ich möchte viel zu lange, wird es hier ein Thema bleiben. Jeder spielt eine Rolle, doch das sind keine Dreharbeiten. Nichts wird besser, wann ist mit der Scheiße mal Schluss? Wenn Kopf rechts bekämpfen wollen, ist das ein Eigenbeschuss. Damn, 90s Beats auf den Streets, NKC ist in Berlin, Dicker. In deinem Kiez, Samariter, bitte die Energie. Lädt mich statisch auf und die Crowd bounce, ruft laut. 90s Beats auf den Streets, NKC ist in Berlin, Dicker. In deinem Kiez, Samariter, vierte die Energie. Lädt mich statisch auf und die Crowd bounce, ruft laut. Okay, dankeschön. Soweit die akustischen Eindrücke von der Silvio Meyer Gedenkkundgebung, die am 21. November 2023 in Berlin-Friedrichshain in der Silvio-Meyer-Straße stattfand. Auch alle musikalischen Beiträge, die ihr hier hören konntet, waren Teil der Kundgebung und wurden dort live vorgetragen. Do it! Do it! Do it! das war Radioaktiv für heute. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt oder auch Freundinnen und Freunden und Bekannten oder in sozialen Netzwerken teilen wollt, könnt ihr das tun. In wenigen Stunden ist sie online auf unserem Blog zu finden. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Ansonsten bleibt weiter dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. In 2 Wochen können wir uns gerne wiederhören, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.